Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 470 Ossisee. Was ein Titel, ja. Heute werde ich mich probieren, effektiv kurz zu halten, denn es ist schon ziemlich spät. Heute geht alles drunter und drüber. Thema Hongmeng, Huawei OS oder wie auch immer das heißt, dazu komme ich jetzt gleich. Ein paar interessante Sachen sind diese Woche durchgesickert. News gibt es auch jede Menge. Wie gesagt, werde ich heute etwas kürzer behandeln, ein bisschen was in der Community und die App der Woche. Dürfte diesmal keine Überraschung sein. Das Thema Hongmeng alias ArcOS, OakOS oder auch, das wird jetzt euch neu möglicherweise sein, HarmonyOS, dazu komme ich gleich noch, könnte im August kommen, beziehungsweise dann auch in China offiziell auf dem P30 ausgeliefert werden. Und damit könnte ein Zeichen gesetzt werden, beziehungsweise eine neue Ära eingeleitet werden hinsichtlich der verschiedenen Android-Versionen. Das Versprechen natürlich steht von Huawei und Honor, dass die bestehenden Geräte und auch die, die jetzt kurz vor der Auslieferung sind, also kurz vorm Erscheinen sind, dass die mit dem regulären Android geliefert werden. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass es möglich sein wird, zu updaten auf das Neue. Das ist allerdings gar nicht sicher, ob das gehen wird. Ja. Ich hoffe es nur. Zuerst wird natürlich Hongmeng, wenn es denn im August kommt, auf jeden Fall erstmal also in China kommen. Am 9. August ist ja diese Huawei Developers Conference und da wird auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, Hongmeng OS einen prominenten Platz haben. Ob es dann gleich ausgeliefert wird, wird man sehen. Und ich wäre froh, wenn die zum Beispiel das Honor View 20, die Benutzer dann auch die Wahl bekommen würden, weiter mit Android normal oder mit Hongmeng. Und da würde ich mich natürlich, ihr kennt das ja schon aus prinzipiellen Gründen, dann eben für das Hongmeng entscheiden. Ich sage jetzt mal Hongmeng, Arc, Oak OS, ja, aber es ist jetzt ein anderer Name noch aufgetaucht. Also nicht nur Arc und Oak OS wurden gesichert, sondern in Europa hat Huawei auch Harmony OS gesichert. Ja, das ist interessant. Erstmal, dass sie das bekommen haben, weil Harmony ist ja auch schon ein Produkt von Logitech. Und dann auch hinsichtlich des Namens. Ja. Gut, Harmony Fernbedienung und Harmony OS, klar, kann man natürlich, ist eine komplett andere Warengruppe, von daher vielleicht auch kein Problem. List of Goods and Services eingetragen, Downloadable Operating System Programs, Mobile Operating System. So ist das klassifiziert. Übrigens ist das OS, was wird immer gern angefügt, habe ich auch angefügt eben, ja, automatisch, aber es steht hier nur Harmony, nicht Harmony OS, um es mal noch deutlicher zu sagen, in diesem Formular von der, oder in diesem Screenshot oder was das auch immer ist, von der European Union Intellectual Property Office. Ja, was immer das auch ist, ist das zum ersten Mal. Nun gut, also können wir davon ausgehen, dass dieses neue OS auch nach Europa kommen wird. Ja? Bin ich mir eigentlich jetzt nach dieser Registrierung ziemlich sicher und dass es in Europa wohl Harmony heißen wird. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seit Jahren nicht mehr so viele so viele Aufregung gefühlt hinsichtlich neuen Entwicklungen im Android-Bereich. Und das soll schon was heißen. Das könnte ein ganz neuer Weg werden, wisst ihr? Das ist einfach eine fantastische Sache. Ja, es kann und es wird am Anfang sicherlich auch ziemlich schwierig werden, ja, für viele, sag ich mal, normale User umzusteigen, weil das, wie gesagt, vor allem am Anfang eben mit ein paar Hürden verbunden sein wird. Aber was daraus wachsen kann bei so einer riesigen Firma wie Huawei, das wird sich zeigen. Die Möglichkeiten sind jedenfalls da. Also klar wird sein, in China wird das neue OS natürlich angenommen werden, und zwar massiv. Denn der fehlende Play Store ist überhaupt gar kein Punkt. Den gibt es eh nicht in den chinesischen Versionen von Huawei. Auch nicht mit dem normalen Android. Ja. Es wird natürlich auch ein paar Unterschiede geben. Und genau das haben jetzt erste Tester mal etwas beleuchtet. Die haben nämlich schon Testversionen von diesem Hongmeng alias Harmony OS da jetzt eben schon geprüft auf einem Huawei Mate 30. Aha, nicht schlecht, ja. Interne Test. Ist interessant, was die dazu sagen. Ja, ich habe den Artikel mal verlinkt. Viele Animationen sind da drin, die das eben sehr attraktiv machen. Ja, neue Boot-Animationen und viele Customisierungsmöglichkeiten, also Einstellungsmöglichkeiten, um die Oberfläche zu verändern, so wie der Nutzer das gerne hätte. Das hört sich doch interessant an. Ja. Gut, etwas, was natürlich bei vielen Systemen am Anfang gern immer hier in die Waagschale geworfen wird. Hier, das System ist voll anpassbar. Was dann später daraus wird, wird sich zeigen. Aber man kann eben offenbar hier sehr viel einstellen, noch weiter darüber hinaus über die Screens, Widgets und auch den Lockscreen. Und was ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Dann gibt es auch ein brandneues Benachrichtigungspanel und eine große Suchbox. Ja. Was immer das auch heißt. Leider gibt es hier keine Screenshots, sage ich auch gleich. kann ich auch verstehen. Das sind ja interne Tests, also da werden die wahrscheinlich sich nicht getraut haben, da Screenshots rauszuhauen. Aber ich bin mir auch sicher, es wird nicht mehr lang dauern. Dann tauchen erste auf, ganz klar. Und wie gesagt, am 8. August werden wir es dann sowieso sehen. Neuer Reminder-Mode ist da drin integriert und ja, viele Kleinigkeiten vom Klingelton, ja, bis zum Kamera-Interface, alles wird hier überarbeitet sein und eigenen Stil haben. Bei manchen Sachen frage ich mich, warum wird das gemacht? Man müsste ja nicht die eigenen Entwicklungen, die eigenen Designs da ändern. Ja, das könnten die ja einfach so lassen. Also im Prinzip könnten die das so machen, dass das Hongmeng OS genauso aussieht wie das Android, was sie jetzt haben. Das wäre absolut okay und rechtlich einwandfrei. Ja. Aber offenbar möchten sie dann doch tatsächlich auch optisch noch sich ein bisschen unterscheiden. Und das zeigt vielleicht auch eine gewisse Art von Selbstbewusstsein. Zusätzlich zu allem bestätigen offenbar auch die Tester, dass Hongmeng bis zu 60% schneller ist als das normale Android. Vielleicht auch deswegen die Designänderungen, ja, wer weiß. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Auf jeden Fall, es ist wirklich fantastisch und man kann sich drauf freuen, was hier vielleicht bald auf den Geräten laufen kann. Ich bin richtig gespannt drauf. Auch Neuigkeiten an der, man kann schon sagen, an der Kriegsfront, an der Handelskriegsfront. Trump hat es ja schon getwittert, jetzt ist es auch beim Handelsministerium angekommen und jetzt auch offiziell wurde von dem US Commerce Secretary Wilbur Ross jetzt bestätigt, dass die US-Regierung Lizenzen vergibt an Firmen, um mit Huawei weiterzuarbeiten. Google hat ja da schon Druck gemacht, das heißt, Google wird da definitiv eine Lizenz beantragen und wird die auch bekommen, so wie das aussieht. Und auch Hardwarehersteller werden da sicherlich die Lizenzen bekommen. Offenbar will die USA damit aber sicherstellen, dass Huawei keine Verträge, keine Aufträge bekommt, um zum Beispiel das 5G-Netz auszubauen oder in ähnliche Bereiche der US-Infrastruktur reinzukommen. Das heißt, man schottet sich ab, erlaubt aber amerikanischen Firmen mit Huawei zusammenzuarbeiten, wenn es den amerikanischen Firmen Geld reinspült. In dem Fall muss ich sagen, ist das natürlich für die Verbraucher gut, denn somit ist gewährleistet und jetzt dürfte es auch relativ sicher sein für die Skeptiker, die immer behauptet haben, ja gut, Huawei kann ja alles Mögliche garantieren, ja, wie wollen die das machen? Das ist sehr traurig, ja, aber ich habe das jetzt auch beim zum Beispiel beim Android Central Podcast gehört, wie die tatsächlich dann dauernd wiederholen, dass es ja eigentlich gar nicht möglich ist, das Versprechen einzuhalten und so weiter und so weiter. Ja, also weiterhin Unsicherheiten verbreiten. Das ist jetzt endgültig die Bestätigung. Es wird normal weitergehen mit dem US, mit der US-Unterstützung. Erstmal, ja, und neue Geräte möglicherweise dann eben entweder mit der Wahl Android oder das neue OS oder dann eben die neuen Geräte mit dem neuen OS ohne das Android. Aber die bestehenden Geräte, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Wird es weiterhin geben, es wird Updates geben, es wird die neuen Geräte eben mit dem normalen Android geben und so weiter und so weiter. Keine Probleme damit. So, jetzt ist das hoffentlich dann damit abgehandelt, diese Unsicherheit. Wer jetzt noch hier Unsicherheit verbreitet, ist meiner Meinung nach ein Fake News Verbreiter, ja, und will offenbar Huawei schädigen. Ja. Vielleicht sollte der Huawei auch mal dann ein bisschen auf den Putz hauen. Ja, Rufschädigung ist strafbar. Dann, Huawei macht auch noch was richtig und zwar, das Ganze ist natürlich eine unbefriedigende Situation momentan und das hat sicherlich Huawei auch einiges gekostet. Deswegen wird Huawei einige hundert Stellen streichen. Ja, was sie richtig machen, sie streichen die Stellen beim Verursacher. Nämlich in den USA. Das ist ganz gut. Also die Stellen von Huawei USA sind bedroht. Ja, mehrere hundert sollen wohl da entlassen werden. Insgesamt werden 850 Leute beschäftigt in den USA und die dürften da wohl dann zu einem großen Teil betroffen sein. Also ich muss so sagen, ich finde es nur fair, ja, dass man die Stellen dort aufbaut, wo auch der Verursacher sitzt und nicht etwa in anderen Märkten wie Europa oder eben in China. Fair. So, dann komme ich mal zu den News. YouTube ist wieder auf Fire TV und Amazon Prime Video mit Chromecast verfügbar. Und Oder, hey, ich habe den Satz jetzt, glaub ich, ein bisschen überhastet gesagt. Also YouTube ist wieder auf Fire TV verfügbar und im Gegenzug ist Amazon Prime Video mit Chromecast verfügbar. Und zwar erst seit 2 Tagen. In der Community wurde das schon vorher geschrieben, aber da war es ja noch gar nicht offiziell. Erst jetzt seit wenigen Tagen ist es offiziell und das heißt, wenn überhaupt das schon bei allen angekommen ist, frühestens jetzt könnt ihr es sehen. Wie, ob es da noch weitere Sachen gibt, Änderungen gibt, wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist das für die Verbraucher schon mal eine gute Sache. Wobei ich mir eigentlich YouTube auf dem TV schon wieder komplett abgewöhnt habe. Von daher war es wohl nicht ganz so wichtig für mich. Noch eine Beta von Android Q. Mittlerweile sind wir bei der Beta 5. Ich finde das schon ehrlich gesagt lächerlich, was Google da abzieht. So viele Beta-Versionen für das Android Q. Entweder haben die massive Probleme. Jedenfalls habe ich immer mehr Grund zur Sorge. Nicht nur hinsichtlich der Qualität wegen den vielen Betas, sondern auch wegen den immer mehr bekannt werdenden Einschnitten, die Android Q gegenüber dem Vorgänger Android P macht. Nur knapp wurde ja zum Beispiel der File-Zugang gerettet. Ja. Viele APIs werden aber in Android Q zum Opfer fallen und somit bleibt dann momentan ein ziemlich bitterer Geschmack zurück, was jetzt mit Android wie passiert. Also dieses offene, vielseitige Android von momentan wird man wohl mit Q endgültig abhaken und es wird wohl sehr viel enger gestrickt werden. Und man hat auch schon klar gemacht, dass auch wenn hier diese File-Geschichte den Filezugriff hier in Q wohl noch größtenteils erlaubt wird, wird es spätestens bei der nächsten Version dann doch eingeführt werden. Das hat man gemacht, weil die Entwickler also doch auf die Barrikaden gegangen sind. Jetzt verschiebt man das, aber weg ist das noch nicht. Google will das durchziehen. Was natürlich dann möglicherweise jede Menge Anwendungen, die Android-Nutzer bisher mit ihren Geräten machen können, dann nicht mehr machen können. Ja. Ist schon sehr, sehr bedenklich. Ich bin ehrlich gesagt nicht sehr positiv dem Android Q gegenüber eingestellt. Bisher war der schlimmste Launch Android Oreo. Das hat mich damals das erste Mal zu einem Nachdenken bewegt. Android P war dann, naja, sagen wir mal, zwar nicht schlechter als Oreo, aber es hat sich auch nichts verbessert. Ich rede da nur mal der Chaos mit dem mit den Stromsparfunktionen. Das gab's vorher nicht. Und dadurch bedingt gibt es jede Menge Probleme, die bis heute nicht in den Griff gekommen sind. Und ja, das ist schon ziemlich schade. Man mag es ja kaum sagen, aber oh je, es gibt ein neues Social Network von Google. Ihr habt es richtig gehört, das ist kein Witz, es ist noch kein April. Nennt sich Showlace. Ja, oder Shoelace. Ja, Shoelace. Shoelace, genau. Nicht Showlace. Shoelace. Und es ist ein Social Network. Lokal. Also, sagen wir mal so. Erstens, ein Social Network von Google interessiert mich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe kein Vertrauen mehr, dass Google jemals ein Social Network hochzieht. Zweitens, es interessiert mich nicht, weil es lokal ist. Lokale Social Networks, also das heißt Leute in der Umgebung, damit kann man dann Kontakt aufnehmen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Um Himmels Willen, niemals. Ja, ich will meine Ruhe haben in meinem direkten Umkreis. ja, um Himmels Willen, das fehlt doch gerade noch so. Wenn ich dann hier diese Dinger sehe, ja, die Screenshots, da wird es mir Angst und Bange, würde ich niemals installieren, sowas, ja. Also, egal, ist halt perfekt, ne, für die Hipster, die sich da finden wollen, für schnell mal einen Kaffee im nächsten Starbucks zu trinken, ist wunderbar, cool, ne? Aber, okay, vielleicht wird es ja auch was. Momentan gibt es nur in New York City, ja, woanders, da funktioniert es noch gar nicht. Und von daher stellt sich im Moment die Frage sowieso noch nicht, installieren oder nicht. Naja, okay. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das groß was wird. Aber immerhin, wer so interessiert ist an lokalen Social Networks, das sollte mal bei Telegram gucken. Die haben das nämlich bereits eingeführt, diese Funktion. Die wurde bei der letzten oder vorletzten Update wurde das hinzugefügt und die soll auch gar nicht so schlecht sein. Und vor allem, da kann man es noch einigermaßen anonym halten, wobei auch da ist es so, dann weiß jemand, man ist in der Umgebung, gefällt mir gar nicht. Gut, weiter geht's. Akku-Optimierung, eben schon mal angesprochen hier seit Android Oreo, das ist ein ganzer Haufen Mist, aber Bei dem Stock Android kann man es irgendwie gar nicht wirksam ausschalten, jedenfalls nicht verlässlich. Die Firmen wie Huawei haben auch so ein furchtbares Batteriemanagementsystem drin. Das scheint wohl groß in Mode zu sein. Mit etwas Aufwand kann man es aber da wenigstens sicherstellen, dass es tatsächlich abgeschaltet ist und sich nicht wieder einschaltet. Für bestimmte Apps. Gleichzeitig kann man aber auch andere Apps, wo es sinnvoll ist, in diesem System lassen. Zum Beispiel schlecht programmierte Apps, die ständig im Hintergrund laufen und einen Haufen Strom abziehen, die können einfach dann vom System beendet werden. Andere Apps, die man tatsächlich nutzt und vielleicht etwas freundlicher sind, wo die Beendung einfach sinnlos ist, kann man markieren und die werden dann eben vom System nicht angerührt. Das ist in Ordnung. Aber auch beim OnePlus ist das Problem so, dass diese Batterieoptimierung mittlerweile sehr viel Kopfzerbrechen bereitet. Beispielsweise solche Apps, die Backups machen, wie Google Fotos oder auch Apps, die mit Smartwatches Verbindung halten sollen oder andere Dinge. LG beispielsweise hat ja für seine Haushaltsgeräte diese Smart SyncQ und auch das wird ja im Hintergrund dann einfach gestoppt und dann kriegt diese App keine Benachrichtigung mehr von den Geräten, sehr nervig. Die kann man dann einfach hier wieder zulassen und auch beim OnePlus ist das nun erforderlich mit der aktuellen Version des Betriebssystems und hier ist eine kleine Anleitung, die lasse ich verlinkt, wie man das Ganze machen muss, ja, damit das wieder klappt. Es ist ähnlich umständlich, sage ich mal, wie beim Huawei. Aber wenn es dann funktioniert, ist es ja schon mal nicht übel. Ich kann es nicht ganz so verstehen, was die Firmen da abziehen. Aber naja, wenn das Vorbild Google das schon so macht, warum sollten es dann die anderen eben auch nicht machen? Es sind neue Fotos vom Galaxy Note 10 Plus aufgetaucht und zwar offizielle Fotos von der FCC. Dass die das einfach so veröffentlichen, ist schon der Hammer. Dürfen die das? Auf jeden Fall sieht man da ziemlich klar, dass das Samsung Galaxy Note 10 Plus 1 vor allem ist. Langweilig. Wirklich langweilig. Da könnten mir die Tränen kommen, wenn ich das sehe. Das ist furchtbar langweilig. Es ist einfach. Ja. Ich weiß auch nicht. Also, während andere sich wenigstens noch mit Effekten oder Farben oder Ähnlichem, ja, da so versuchen, ein bisschen in den Vordergrund zu spielen, ist das einfach nur ein rechteckiges Ding. Fertig. Also, okay, gut, ja. Nichts für mich von Design her, aber es ist ja nicht nur das Design, was wichtig ist. Und gut, es gibt nur Gerüchte momentan, aber das Note 10 Plus wird sicherlich von den technischen Daten her der absolute Bringer sein. Also da mache ich mir nichts vor. Das wird ein richtig geniales Gerät werden. Ja. Allerdings auch, wenn man es glauben kann, so wie es eben die ganze Zeit war, auch mit einem gehörigen Preis. Von daher wird sich das dann alles wieder relativieren. Ein komplettes Line-Up von Samsung ist jedenfalls auch durchgesickert. Das lasse ich auch mal verlinkt. Sehr interessant. Es gibt hier Tablet-Line-Ups und Wearable-Line-Ups, die hier aufgetaucht sind. Interessant, die sind auch markiert, welche Geräte DeX-Funktion haben, also diesen Desktop-Modus. Ja. Und es ist auch ein Tab Active 3 gelistet, 10 Zoll. Auch das wird sehr interessant sein. Das soll offenbar am 19.09. rauskommen. Da darf man gespannt sein. Und das Tab S5 wird im dritten Quartal rauskommen. Das ist ebenfalls DeX-fähig dann. So. Dann haben wir doch noch was. Genau, das Samsung Galaxy Tab S6. Oh je, ich habe hier, das muss ich noch ändern. Ich habe hier tatsächlich nur S6 geschrieben statt Tab S6. Das wäre wohl ein bisschen, da wäre ich wohl ein bisschen hinten dran mit der Berichterstattung, ja, das Galaxy S6. Ja. Also das Galaxy Tab S6, ja. Wird bestimmt ein interessantes Gerät werden. Hier sind schon einige technische Daten und Bilder durchgesickert. Also auch hier ist von dem Gerät her weckt mich, wenn es was Vernünftiges gibt. Aber es könnte eins der wenigen Tablets werden, die nennenswerte Leistungsdaten haben. Es wird einen Snapdragon 855 Prozessor beinhalten. Nach allem, was man bisher weiß, eine 13-Megapixel-Kamera zusammen mit einer Dual-Ultra-Wide-Linse von 5 Megapixel. Also eine Dual-Kamera für ein Tablet, das ist neu. Und eine 8-Megapixel-Front-Facing-Kamera. Das Ganze wird in zwei Versionen kommen, 128 GB und 256 GB. Möglicherweise vielleicht auch eins mit noch mehr. Hier wird gerechnet, dass mindestens 6 GB RAM, aber auch eine Version mit 8 GB Hauptspeicher kommen würde. Und damit wäre das dann wohl ein Tablet, das auch endlich mal vernünftige Leistungsdaten hat. Denn komischerweise ist es ja so, dass die Tablets meistens deutlich schlechter sind als die Smartphones. Sollte das nicht anders sein? Ich dachte immer, bei Tablets hat man anspruchsvollere Anwendungen als auf einem Smartphone. Jetzt, ne, das muss man mir mal erklären. Super AMOLED Display soll es ebenfalls haben und Quad Speakers, also 4 Lautsprecher von AKG. Wow. das bedeutet nichts Gutes. Samsung DeX wird ebenfalls vorausgesetzt natürlich und ja, dann mit den Leistungsdaten eben im Desktop-Modus zu arbeiten ist doch auch nicht schlecht, da könnte man sogar diesen Screen nehmen vom Tablet, ohne dass man externer Monitor anschließt und ja, also warum nicht, ne? Also 10 Zoll etwa wird es wieder haben, das Display, und ja, also ich finde es ganz interessant. Ich würde aber auf jeden Fall noch warten, bis das Huawei M6 Tablet in unseren Gefilden erscheint. Bisher gibt es ja nur in in China, dieses Gerät, ja. Aber auch das wird zumindest mal einigermaßen erträgliche Leistungsdaten haben, wird aber wahrscheinlich deutlich billiger sein als das Samsung-Tablet. Da kann man sich drauf verlassen. Kirin 980-Prozessor, also die aktuelle Folge von aktuelle Version. Von daher wird es wohl auch von der Geschwindigkeit im Snapdragon 855 nichts nachstehen. Und hier werden Modelle erwartet mit 4 GB, 64 GB Storage und 4 GB und 128 GB Storage. Da ist natürlich die 4 GB ist natürlich sehr, sehr wenig, aber zumindest einigermaßen durch den Power-Prozessor und übrigens Dual-NPUs, ja, also zwei NPUs und eine Mali-G76 GPU mit dem GPU Turbo 3.0. Wird es schon einiges an Leistung hier zeigen können. Es gibt eine Version mit 10,8 Zoll und eine Version mit 8,4 Zoll Display. Ansonsten, ja, die Akkus sind groß. Die große Version kriegt tatsächlich ein 7500 mAh Akku. Also das dürfte gut reichen, für über den Tag zu kommen. Ja. Das werde ich mir mal angucken, wie gesagt, wenn es in unseren Gefilden dann erhältlich ist, was das kostet, vielleicht wäre das auch mal noch eine Idee, weil irgendwann möchte ich mal noch ein neues Tablet haben, die alten, die ich habe, die dürfte man eigentlich schon gar nicht mehr benutzen, ja, so uralt sind die Versionen, naja. Google stellt das Blog-Management-Tool Compass ein. Was? Das gab es. Ja, und da sieht man mal, dass Google da grundsätzlich was falsch gemacht hat. Also manchmal kann man einfach nicht nur sagen, ja, wir stellen die App ein, weil es ja keinen Anklang gefunden hat. Nein, manchmal muss man auch fragen, warum hat es denn keinen Anklang gefunden? Also Leute, ich bin Blogger. Ich habe sogar Blogs bei blogger.com. Ja. Dieses Tool war sowohl für Leute auf blogger.com als auch für WordPress. Ja. Und ich habe noch nicht einmal gewusst, dass es das gibt, dieses Tool. Ja, und wenn ich das sehe hier, das wäre doch ziemlich nützlich gewesen, ja. Das ist quasi ein Tool, wo Leute nicht nur ihren eigenen Blog eben verwalten können mit Analytics, also die Seitenstatistiken und Kommentare abzurufen, ja, die im Blog drin sind, sondern auch mit empfohlenen Trending Topics, ja, und eben ein zentralisiertes Dashboard. Das wäre ja fantastisch gewesen, ja. Aber nix da, ne? Ich hab's nicht gewusst, jetzt wird's eingestellt, also vorbei ist die Sache. Naja, okay. Kann man nichts machen, aber wie gesagt, vielleicht sollte man das mal überlegen. Google Fit hat Probleme, ja. Im Englischen hört sich das gut an. Google Fit Users are throwing a fit due to issues with the app. Ja? Also throwing a fit heißt, die kriegen einen Anfall, ja. Weil Google Fit eben nicht funktioniert. Ja, Kilometer werden nicht gezählt, teilweise bei manchen. Es ist zum Heulen, die Verbindung zu anderen Apps klappt nicht richtig. Es gibt auch Komplettausfälle, manchmal einfach so geht's nicht. Und entsprechend haben die Leute auch hier in den Bewertungen im Play Store sich dann auch Luft gemacht, useless garbage jetzt sind meine Daten komplett weg, toll, auch das ist passiert, also momentan gibt es massive Probleme bei Google Fit, ich habe das auch im Bekanntenkreis bereits einen Fall, wo da einfach nichts mehr großartig passiert, und obwohl alle Rechte gewährt werden, wird die andere App, kriegt die Daten nicht übertragen. Und das war's denn. Vielleicht kann man den Leuten Your Way Health empfehlen. Das habe ich ja bei mir drauf und das läuft einwandfrei. Auch die Synchronisation dann komischerweise über Google Fit. Das heißt, Your Way Health kann man synchronisieren mit Google Fit und dann bekommen die Apps, die Google Fit unterstützen, die Daten ganz normal zugespielt. Also richtig gut. Also ihr wollt ein besseres Google Fit haben, dann guckt mal bei Huawei Health. Das dürfte auch für alle anderen Handys zu installieren sein. Das funktioniert. Ist wieder April. IBM patentiert eine faltbare Uhr, aus der man ein Tablet rausfalten kann. Ihr habt richtig gehört. Ich habe, als ich das gesehen habe, die Abbildung, deswegen lasse ich die auch mal verlinkt, habe ich gedacht, Leute, was ist denn das? Das war eine Verarschung, aber ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. IBM will einfach dieses Ding patentieren, falls mal irgendjemand auf die Idee kommt. Also ich glaube nicht, dass es bereits so etwas gibt in den Entwicklungsabteilungen bei IBM. Man hat es sich nur mal patentieren lassen. Ja, vielleicht hat man irgendwie einen Prototyp aufgezeichnet auf einem Blatt Papier und will sich das jetzt eben oder hat sich das jetzt eben patentieren lassen, dass falls irgendjemand mal kommt und hier eine Smartwatch macht, die man irgendwie mal aufklappen kann, ja, dass die dann gleich patentiert, dass die dann gleich kommen können und sagen, hier, ne, wir haben das patentiert, hier Prämie, ne, Lizenzen, sonst verklagen wir euch. Ansonsten kann ich mir diesen Mumpitz nicht vorstellen. das ist sowas von lächerlich. Ich habe ja schon viel erlebt, aber sowas, ich bin ja absoluter Technik-Nerd, ja, also alles, was ungewöhnlich ist, willkommen. Aber das ist nicht ungewöhnlich, das ist einfach nur bizarr. Viele Neuerungen kommen für das Xiaomi Mi 9 momentan in Form eines Updates. Ihr werdet Bauklötze staunen. Es kommen die Memojis, ein Sky Replacement, Air Gestures, ja, und noch einiges andere. So, wenn ihr jetzt also komplett verwirrt seid, also eine 3D, diese Smart oder Air Gestures, ja, damit kann man das Handy rumfuchteln in der in 3D sozusagen, ja, also richtig im räumlich und dann werden entsprechende Befehle ausgeführt, die ihr dann festlegen könnt. Ja, ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Es sieht auf jeden Fall witzig aus, wenn jemand hier sein Handy so irgendwie kryptisch umherschwingt, ja, damit irgendein Befehl ausgeführt wird. Aber okay, was soll's, ja. Also 3D Smart Gestures nennt sich das. Memoji brauche ich nichts dazu zu sagen. Memoji-Feature hat ja genug Presse bekommen. Ich glaube, das wollte auch Xiaomi, damit jetzt wissen die Leute, was das ist. Sky Replacement Filter, das ist eine interessante Geschichte. Also, wer hat schon mal ein Bild gemacht und dann stellt fest, also der Himmel da hinten dran, der ist einfach Mist, ja. Der sieht nicht schön aus, der ist nicht blau, ja. Das ist jetzt gerade bewölkt, was soll denn der Mist? Ich will aber einen sonniger Himmel haben, ja. Genau, und das kann man alles jetzt machen. Man kann nämlich mit diesem Replacement-Filter tatsächlich den Himmel austauschen gegen einen Standard-Himmel von, Xiaomi. Und ja, somit kann man dann zumindest mal theoretisch manche Bilder verbessern. Allerdings muss man sich wie immer bei diesen AI-Sachen da schon die Frage stellen, was ist dann eigentlich noch ein echtes Bild? Und was nicht, ne? Also, naja. Gut, okay, was soll's. Jedenfalls, das sind interessante Geschichten. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass so ein Panorama-Selfie-Timer-Modus existiert, wo man also quasi im Panorama-Modus Selfies machen kann und die dann unverzerrt eben zusammengesetzt werden und damit ist es perfekt für auch für größere Gruppen von Menschen mit dieser Funktion ein Selfie zu machen. Ja, Selfies for the win. So, und dann noch in der Community wurde ich darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise nein, nicht in der Community, sondern verrate ich jetzt nicht, ja. Touch Retouch mit 360 Grad Bildbearbeitung, ja, ist jetzt neu und zwar schon seit Mai. Das ging total an mir vorbei, ja. Also, das ist wirklich sehr nachlässig gewesen von mir. 360-Grad-Bildbearbeitung ist ja eine schwierige Geschichte, weil es kaum eine App unterstützt. Und Touch-Retouch hat ja wirklich phänomenale Funktionen, die man im Zeitalter von der DSGVO wohl immer öfters brauchen wird. Nämlich, dass man Objekte, sogar Menschen, einfach auslöschen kann aus dem Bild. Ja, so viel zu dem Thema. Was ist dann am Bild noch echt? Aber okay, wenn man es gesetzlich machen muss, dann ja, kann man es machen. Teilweise mit einer Qualität, da bleibt mir regelmäßig die Spucke weg. Also ich weiß nicht manchmal, wie die das gemacht haben, also, aber manchmal wird wirklich aus dem Algorithmus Sachen berechnet, die sind gar nicht da, aber sie sehen aus, als ob sie da wären. Das ist unfassbar. Und genau dieses Programm mit einer 360-Grad-Bildbearbeitung kompatibel zu machen, war natürlich ein Glanzstück. Und deswegen schaut es euch mal an, egal ob ihr jetzt normale Fotos 2D oder eben in 360 Grad editieren wollt, da könnt ihr das sehen. Also editieren heißt retuschieren hauptsächlich. Ja. So, dann komme ich schnell zu den Community-Sachen. Ich mach da jetzt ganz kurz. Your Way macht Druck bei Android-Updates. Das war eine Geschichte, sehr interessant. Ich glaube, der Chris hat das gepostet, oder? Oder? Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich schon mal gucken. Ah, Mann, jetzt muss ich das suchen hier. Also ich glaube, der Chris war es. Ich gucke jetzt nicht mehr länger. Jedenfalls, ja genau, der Chris war es. Android Q ist noch nicht mal aus der Beta raus und Huawei hat schon angekündigt, eine neue EMUI 10-Version nächsten Monat rauszubringen, beziehungsweise zumindest mal zu zeigen. Irre, also die machen wirklich jetzt richtig Druck hier bei den Thema Updates. Übrigens ist das erstmal aufgefallen. Also wenn die Leute Angst haben, dass es bald keine Updates mehr gibt bei Your Way, jetzt wird die Angst ausgeblendet bei allen anderen Android-Geräten, dass dort die Updates manchmal nicht einfach nicht mehr kommen oder mit einem riesigen Zeitaufwand hier erst ausgeliefert werden. Huawei haut jetzt die Updates raus wie verrückt. Ja, Wahnsinn. Und das ist ja auch, das war schon vor diesem Thema so. Huawei hat sich zum Update Traum ja, gemausert und jetzt machen die sogar richtig Druck. Ja. Also, wenn Google nicht aufpasst, bringen die Android Q raus, noch bevor es Google gemacht hat. Wahnsinn. Der App Drawer mit oder ohne, das war eine Frage, die wurde gestellt von ba, ba, ba, vom Mario. Genau. Hey Rio, nutzt du auf deinem Honor den Launcher lieber im Startbildschirm oder im Drawer-Modus? Grundsätzlich mag ich auch den App Drawer, so sind alle Apps alphabetisch geordnet. Und beziehungsweise ich habe dann auch schon hier geschrieben, also ich benutze den Startbildschirmmodus, also die Icons quasi auf dem Screen und nicht mehr den Drawer-Modus. Ich war ja früher ein Verfechter von dem Drawer-Modus und habe dieses Positionieren von Icons auf dem Startbildschirm grundsätzlich abgelehnt. Jetzt muss ich sagen, ich habe mich sofort dran gewöhnt und ich will das auch nicht mehr anders haben. Der Chris sagt da, oh je, ohne Drawer fehlt mir etwas die Übersicht. Das ist genau der Grund, warum ich den Drawer nicht mehr benutze. Denn diese App-Drawer sind meistens eben alphabetisch sortiert und ich lösche und installiere dauernd neue Apps, ja, und alte werden runtergeschmissen. Permanent. Und das heißt, und ich bin halt ein sehr ja, visueller Mensch. Ja, das heißt, ich gucke nicht nach dem Namen, sondern ich weiß, wo die Position von dem Icon ist und drücke dort drauf. Ja, und wenn sich dann die Position von einem Icon ändert, suche ich mir einen Wolf. Ja, geht gar nicht. Und deswegen ist es für mich ein Segen, diese Version ohne Drawer zu benutzen, weil dort kann ich die Icons so anordnen, wie ich will. Wenn ich alte Apps lösche, verschiebt sich dadurch nicht die ganzen anderen Apps von ihrem Platz, sondern sie bleiben gefälligst dort, wo sie sind. Ich habe mir verschiedene Bildschirme mit verschiedenen Themen eingerichtet. Auf dem einen habe ich die Cloud-Dienste, auf dem anderen habe ich die Notiz- und Dokumentenprogramme und so weiter und so weiter. Ja. Tools habe ich im eigenen Ordner, den ich dann unten in dem Dock jederzeit erreichen kann. Und somit habe ich ein ziemlich effektives System für mich selbst aufgebaut. Und also ich werde nicht mehr zum App-Drawer zurückgehen. Definitiv nicht. Mixplorer oder MyExplorer läuft auch auf dem Shield TV. Das wurde vom Chris hier in der Community berichtet, denn das ist gar nicht so häufig der Fall. Und ich finde, ein File-Browser auf dem Shield TV ist gar nicht so übel. Kann man wirklich gut gebrauchen. Und der Mix Explorer hat ja wirklich einen Haufen Plugins auch zur Verfügung. Man kann eigentlich alles machen mit dem Teil. Ich habe noch nie eine so große Unterstützung von verschiedenen Cloud-Diensten gesehen wie bei diesem My Explorer. Der absolute Hammer. Guckt euch das mal an. Gibt es im XDA-Forum, Developers Forum, genau. So, dann komme ich jetzt zum Schluss zur App der Woche. Es konnte nur eine geben. Ja. Natürlich. Nicht nur, weil Line, ja, die Leute mit dem Line-Messenger, wo auch die Community drauf läuft, nicht nur Line hat da diese App mitentwickelt, sondern die App kommt von Nintendo. Es ist also eine Gemeinschaftsproduktion von Nintendo und Line. Leute, ja, Wahnsinn. Und das wird auch genutzt, zum Beispiel statt dem Fratzenbuch könnt ihr jetzt euer Account mit Line verknüpfen. Also alle, die in der Community sind, könnten quasi ihren Account mit Line verknüpfen. Ja. Verrückt, Wahnsinn, cool. Und nein, es ist auch noch ein Retro-Game eigentlich, das in die neue Zeit rübergeholt wurde. Ein uraltes Spiel, ja. Dr. Mario World nennt sich das Ganze. Dr. Mario war ja schon in N64, glaube ich, sogar schon früher. Ich glaube, sogar schon beim SNES war. Genau, SNES. Ja, war Dr. Mario schon zur Verfügung. Und das war eines der Games, das Game hat eigentlich die das Genre des Same Puzzles, ja, rausgeholt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, diese Free-Match-Puzzles. Das war eins der ersten Games, die das benutzt haben, in einer Form, wo es auch nicht allzu simpel ist, ja. Wird also doch manchmal richtig knackig, ja. Der Sound, muss ich sagen, ist schön. Es ist ein typisches Nintendo-Gedudel, was allerdings auch richtig für Stimmung sorgen kann. Leider weiß ich nicht genau, bei der Programmierung muss da irgendetwas nicht ganz so hingehauen haben. Der Sound ruckelt. Ihr habt richtig gehört, der Sound ruckelt manchmal, je nachdem, was ihr für Funktionen nutzt in diesem Spiel. Vor allem am Anfang von Levels macht es ein kurzer Ruckler, Soundruckler. Weiß ich nicht, was da passiert ist, dass das Timing mit dem Bildschirm zusammenhängt. Ich weiß nicht, was die da zusammen programmiert haben, aber egal. Die Grafik ist schön, ja. Die Spielmotivation ist sehr hoch. Ich meine, was soll man hier sagen mit der Grafik? Ja, die Weltübersicht ist toll, ja. Die Bauklötze, naja, sind halt Viren, ja, und ihr müsst die da bekämpfen. Und, ja, bekannte Chars, Bowser macht mit, Peach macht mit, Toad macht mit. Man hat auch noch Nebencharaktere, die einem unterstützen, ja, da zum Beispiel die Goombas in verschiedenen Versionen. Ich habe jetzt ein normaler Goomba und ein Paragoomba. Aha, und, das sorgt natürlich schon mal für Freude, wenn man Nintendo-Fan ist, auf jeden Fall, ja. Und die Motivation ist wirklich sehr, sehr hoch. Das ist wirklich ein Spiel, das ist perfekt für zwischendurch. Die Lernkurve ist sehr kurz. Trotzdem gibt es ein paar Überraschungen. Wenn man das also richtig, wenn man richtig Experte ist, kann man da Sachen machen, an die hat man vorher noch gar nicht gedacht, wenn man eine Zeit lang spielt. Mehr will ich noch nicht verraten. Von daher ist das ein absolutes Top-Game. Musste App der Woche werden, das ist ganz, ganz klar. Obwohl es auch einen kleinen Nachteil hat, aber das kennen wir ja schon von den Nintendo Games. Es braucht eine Internetverbindung. Zumindest am Anfang beim Starten muss eine Internetverbindung bestehen, sonst startet das Game nicht. Da wird also kontrolliert, ich denke, dass da eine Abfrage gibt, Kopierschutzabfrage, beziehungsweise wie man das heutzutage nennt, DRM. Ja. Danach allerdings ist mir das noch nie passiert, außer natürlich bei Online-Games, wobei das mal auch nicht passiert, aber bei der Offline-Version, bei der sogenannten Reise, ja, ist mir noch nie passiert, dass es eine Fehlermeldung gab, auch wenn die Verbindung mal abgebrochen ist. Also deswegen denke ich, dass es nur zur Überprüfung am Anfang eben stattfindet. Natürlich, wenn man online zockt, und das geht, man kann sich tatsächlich direkt mit anderen Spielern messen, was ein Riesengaudi ist, oder eben auch das Handy in Gefahr bringt, an die Wand geklatscht zu werden. Ja, da muss man sich natürlich beherrschen. Ne? Denn dieser Versus-Modus ist wirklich direkt, also nicht ein simuliertes Spiel, sondern da spielt wirklich jemand direkt in Echtzeit mit einem. Und wie das so ist bei diesen Games, ne, wenn man was gemacht hat, dann kriegt der andere das draufgekloppt und umgekehrt. Wenn der gut abgeräumt hat, dann kriegt ihr das draufgekloppt. Und das sorgt immer wieder für schrille Schreie, Wutausbrüche oder niederschmetterndes, gelächter, gehässiges, ja, ne? Das ist so das Typische, was man eben von Nintendo Games an Gemeinheit erwartet. Ich sag nur Mario Party, ne, wo die größte Gaudi drin ist, demjenigen, der vorher schon der sichere Sieger war, alle Sterne zu klauen und dann ist er letzter. Ja, genau. Ja, und deswegen konnte es nur Dr. Mario World werden und das ist das erste große Spiel außerhalb Japans in Kooperation mit Line und das ist natürlich für mich eine besonders tolle Geschichte und yo, da musste es natürlich so sein. Gut, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, genau in der Community in Line. Dort könnt ihr das loswerden. Die Links und Informationen zu der Sendung heute findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken. Thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Und ich habe tatsächlich meine Drohung wahrgemacht. Es sind erst 54 Minuten rum und der Uncast ist schon beendet. Mensch, ja, muss sein. Und ich wünsche euch damit eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.